Das, was ihr hört, wenn ihr morgens aufwacht, wird euch den ganzen Tag begleiten. Das, was euch stört, wenn ihr aufgebracht, bei solche Leihgelegenheiten flucht und nach der Möglichkeit, es loszuwerden sucht. Jeden Morgen lasst ihr euch von eurem Radio Wecker wecken. Hinter der Lampe verborgen, hofft er auf euch zu erschrecken. Ihn werdet ihr verloren, denn er sagt euch eure Zeiten und er dient euch, wenn ihr zu viel kommt, bei allerlei Gelegenheiten trinkt und am nächsten Morgen fast im Kummer versinkt. Jeden Morgen lasst ihr euch von eurem Radio Wecker wecken. Hinter der Lampe verborgen, hofft er auf euch zu erschrecken. Still steht er die ganze Nacht, blinkend auf dem Nachttisch, darum kurz nach acht. Seid ihr aufgebracht und völlig irritiert? Ihr wünscht euch, dass das Scheißding explodiert. Dankeschön. Armin, kannst du meine Akustikgitarre auf dem Monitor dafür wieder ein bisschen lauter machen? Die war eben gerade. Danke.